Kundgabe 3784. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1946. Segnungen des Glaubens in der Notzeit. Alle Segnungen des Glaubens werdet ihr erfahren, so die Not in aller Härte an euch herantritt. Verzaget nicht, denn ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende. Und einen größeren Schutz könnet ihr wahrlich nicht haben, als meine Gegenwart euch gewährleistet. Und suchet den Glauben daran zuvor schon zu gewinnen. Betet und lebet in der Liebe. Und meine Gegenwart wird euch zur Gewissheit werden. Und dann seid ihr furchtlos und stark. Doch die Not ist unabwendbar. Denn für unzählige Menschen sind die letzten Lebenstage gekommen, die ihnen noch Rettung bringen sollen in geistiger Not. Hart und fühlbar muss ich sie angreifen, will ich sie noch gewinnen für mich. Und darum müsset auch ihr die Tage der Not auf euch nehmen, um der Mitmenschen willen. Doch immer unter meinem Schutz stehend und mit meiner Kraft und Gnade alles überwindend. So aber die große Not an euch herantritt, werdet ihr nicht mehr zaghaft sein, so ihr nur willig seid, fest zu glauben. Denn das Gebet des Herzens erhöre ich, das der Gewinnung eines starken Glaubens gilt. So wie ihr mich in eurer Nähe fühlet, banget ihr nicht mehr. Dann seid ihr stark und nehmet jeden Kampf auf, irdisch sowohl als auch geistig, das heißt mit dem Feind eurer Seelen. Harret aus und fürchtet euch nicht. Denn wem ich einmal meinen Schutz verheißen habe, den verlasse ich ewiglich nicht. Ich führe euch sicher durch alle Not und Gefahr. Jeder Tag bringt euch dem großen Geschehen näher, das sich nicht durch Menschenwillen, sondern allein durch meinen Willen abspielt. Und ob die Not zuvor noch so groß ist, sie nimmt durch jenes Geschehen ein Ende, löset aber eine Not ab anderer Art. Doch auch dieser könnet ihr Herr werden, so ihr euch zu mir haltet und mit mir schaffet und wirket. Glaubet vorerst an meine ständige Gegenwart bei den Meinen, bei denen, die sich durch einen Lebenswandel nach meinem Willen zur Liebe zu gestalten suchen. Glaubet an mein Wirken in und durch euch, und es wird euch eine Ruhe überkommen, jeder, auch der größten Not gegenüber. Denn ihr bezieht dann unausgesetzt die Kraft von mir, von dem, an den ihr glaubt. Seid nicht ängstlich und kleingläubig, denn desto größer ist eure Not, sondern bannet sie selbst durch festen Glauben. Darum betet und lebet in der Liebe, und euer Glaube wird sich festigen und eine Stärke erreichen, die jede Furcht ausschaltet. Denn ihr fühlet euch in meiner Gegenwart sicher und kraftvoll, und ihr werdet auch das Schwerste meistern mit meiner Kraft. Sehr schnell wird sich eine Änderung vollziehen. Sehr schnell werden die Tage vergehen. Eine Not wird die andere jagen. Und plötzlich werde ich sprechen von oben, wie ich es verkündet habe, stets und ständig. Ihr stehet so nahe davor, dass ihr im Hinblick darauf alles gefasst ertragen müsset. Denn es sind die letzten Stürme vor dem großen Sturm, der über die Erde geht. Denket daran, dass ich als ständiger Mahner und Warner euch zur Seite stand und euch hingewiesen habe auf diese Zeit der Not. Denket daran, dass auch die große Not einsetzen wird, wie ich es verkündet habe. Denn mein Wort ist und bleibt ewige Wahrheit. Und schöpfet daraus Kraft, die euch stets und ständig zur Verfügung steht, so ihr solche begehret. Ein Vater enthält seinen Kindern nichts vor, weil er sie liebt. Er schützet sie in jeder Not und Gefahr. So auch euer himmlischer Vater, der euch noch viel stärker liebt und darum euch leiblich und geistig jeden Schutz angedeihen lässt, auf das ihr unbeschadet dereinst eingehen könnet in sein Reich. Amen.